Alexander Valentinovich Voronzov, Abteilungsleiter für Korea und die Mongolei im Institut für Orientalistik der Akademie der Wissenschaften Russlands, besuchte vom 1. bis zum 6. Oktober die DVJK. Während seines Besuches legte er an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügelmannsude Blumenstrauß nieder und verneigte sich davor. Er tauschte mit den Mitarbeitern des Außenministeriums, des Ministeriums für Außenwirtschaft, der Akademie der Gesellschaftswissenschaften und der Kim Il-sung-Universität Meinungen aus und besichtigte den Bauplatz für das Ryomyong-Wohnviertel, die zentrale Ausstellung für klassenmäßige Erziehung, die Waisenmittelschule Pyongyang, den genossenschaftlichen Gemüsebaubetrieb Changchon und den zentralen zoologischen Garten. Bei den Gelegenheiten des Meinungsaustausches und der Besichtigung betonte er, in der TVJK gehe alles gut, was darauf zurückzuführen sei, dass das koreanische Volk von Generation zu Generation große Führer an der Spitze habe. Nach seinem Pyongyang-Besuch im März seien nur 6 Monate vergangen, doch in dieser Zeit habe sich Pyongyang unkenntlich verändert. Das sei eine klare Tatsache, dass in der TVJK die Sanktionen keine Wirkung haben. Obwohl die USA und die südkoreanische Regierung behaupten, dass die Sanktionen es zum Ziel haben, die DVJK zum Verzicht auf Atomwaffe zu zwingen, verstärken sich ihre atomaren Streitkräfte weiter. Er sei davon überzeugt, dass in der DVJK, wo der Führer und das Volk eng zusammengeschlossen seien, auch künftig alles gut gehen und das koreanische Volk trotz aller Sanktionen und des Drucks stets den Sieg erringen werde.